We need to have the flashlight. Hast du die Autoschlüssel und die Taschenlampe? Ja. Gerade in Greenwood angekommen, einer Kleinstadt im Bundesstaat Mississippi, checken wir in einem großen, wenngleich völlig verwaisten Motel ein. Ich schlage Greenwood in der Mississippi Blues Trail App nach. Vor den Toren der Stadt liegt das Grab der Blueslegende Robert Johnson, heißt es da. Kurz vor Mitternacht mache ich mich mit meiner Frau auf den Weg. Eine einsame Straße führt uns an Zuckerrohrfeldern entlang zum Little Zion Church Cemetery. I hope there's nobody in that church. Who could be there, Emily? Like the pastor might live there, you know? It's spooky here, Sebastian. Es ist so dunkel und gespenstisch hier. Ich hoffe, dass der Pastor nicht in der Kirche wohnt. Oh, wow. I think there. Die wenigen Gräber sind über eine unebene Wiese verstreut. Auf einem Grab sind die unterschiedlichsten Gegenstände angeordnet. Ich kann nur Zigaretten sehen. Yeah. Das ist ein Bonbon. Das ist ein Bonbon. It's a Bubblegum. It's a kind of Bubblegum. Yeah. Und Bier. Was ist das für ein Bier? Perlen. Perlenkette. Und ein Stein. Den Grabstein hier auf dem Little Zion Church Cemetery hat Sony Music gestiftet. Doch Robert Johnson ist noch an zwei weiteren Stellen begraben. Auf einem anderen Friedhof in Greenwood und auf einem in Morgan City. Den anderen Grabstein in Greenwood hat Columbia Records bezahlt. Robert Johnson ist dort begraben, wo sich jemand findet, der den Grabstein bezahlt, sagte mir ein einheimischer Fotograf erst vor wenigen Tagen. Das ist der Blues heute. Eine Geldmaschine. That's why I still sing the blues. Alte Worksongs und neue Arbeitskämpfe in den Südstaaten. Ein Feature von Sebastian Meisner. In Greenwood treffen wir einen der Mitbegründer des Blues Trails, Scott Beretta. Well, the Blues Trail started out in 2006. The first unveilings were in December of 2006, and that was at the burial site of Charlie Patton, the founder of the Delta Blues. Der Blues Trail wurde 2006 mit dem Hinweisschild am Grab von Charlie Patton eröffnet, dem Begründer des Delta Blues. Wir bekamen damals eine Konzession für die ersten 10 Gedenktafeln. Heute sind es fast 180. Jeder weiß zwar, dass der Blues aus Mississippi kommt, aber wenn du hier ankommst, weißt du erstmal nicht, wo du hingehen sollst. Denn all die gefeierten Berühmtheiten sind längst gestorben. Culture can be an important part of the economy by creating tourism centers. Mittlerweile weiß man auch hier, dass Kultur ein wichtiger Motor für den Tourismus sein kann. Wer heute mit dem Auto herkommt, wird von einem Schild begrüßt. Willkommen in Mississippi, dem Geburtsort der amerikanischen Musik. Und auf den Nummernschildern der hiesigen Autos ist die Gitarre von B.B. King abgebildet. Scott Beretta ist erst kürzlich in die Südstaaten gezogen. Hier in Greenwood hat er sich ein Haus gekauft, das ihn in einer angesagteren Stadt ein Vermögen kosten würde, erzählt er uns. Whenever you're embarking on cultural tourism, there's always going to be a distortion of what the original culture was. For one, those of us who are Kulturtourismus erzeugt immer eine Verzerrung der ursprünglichen Kultur. Diejenigen, die die Hebel in Bewegung setzen, sind weiß, gut gebildet, oft gar nicht aus dieser Gegend und haben möglicherweise eine recht romantische Sicht auf die Dinge. Es gibt viele Überlegungen, wem diese Kultur eigentlich gehört. Blues war ein integraler Bestandteil der Kultur hier. Wenn du auf einer Plantage gearbeitet hast, dann hast du ihn einfach überall gehört. Der Blues war einfach nur da. Wenn weiße Musiker über die schwarzen Wurzeln ihrer Musik sprachen, hatte das rückblickend einen eher paternalistischen Gestus. Denn die raue und oft eigenwillig gespielte Musik bedurfte erst des Sexappeals und des Vermarktungsgeschicks von Weißen, um ein großes und mehrheitlich weißes, zahlendes Publikum zu erreichen. Rhythmisches Fingerschnippen und das Händeklatschen des Südstaaten-Raps hört man heute in schwarzen Stadtteilen oder aus vorbeifahrenden Autos. Die Texte zu der auffallend reduzierten Instrumentalisierung dieser Musik sind oft besonders derb und sexistisch und trotzen nicht zuletzt deshalb der Vereinnahmung durch die Musikindustrie. Aber waren Robert Johnsons »They Are Red Hot« und viele andere Blues-Songs nicht ähnlich »dirty«? Es ist 60 Jahre her, dass Kids Muddy Waters hören wollten. Doch warum sollten sich junge Menschen heute für eine Musik interessieren, die 50-jährige Männer hören? Oder warum reichen die jungen Schwarzen die Fackel nicht an die nächste Generation weiter? Romanticizations of white people than anything else, I think. Nun, dies hat sicher damit zu tun, sich von den Romantizismen der Weißen zu distanzieren. Es gibt eine Menge Kritik unter Afroamerikanern daran, wer eigentlich das ganze Geld damit macht. Aber reich wird hier niemand mit dem Blues-Tourismus. Noch nicht. Die meisten von diesen Leuten tun es aus purer Leidenschaft. Jetzt haben wir alle unsere Bluesmarker und Museen am Start. Die Infrastruktur ist da und die Touristen können kommen. Meine Frau wuchs in North Carolina auf und sagt immer, sie komme aus den Südstaaten. North Carolina, ein Südstaat? Das Bild, das ich von den Südstaaten hatte, war das des tiefen Südens, the Deep South. Und der war für mich schwarz. Flache Ebenen um den Mississippi, Baumwollplantagen, die Gräuel der Sklaverei, die Geschichte der Bürgerrechtsbewegung, blinder Rassismus und das Kulturerbe des Jazz und Blues. Dieses Erbe offenbarte sich mir vor vielen Jahren in den afroamerikanischen Work and Prison Songs, die der Musikforscher Alan Lomax aufgezeichnet hat und deren Tradition tief in den afrikanischen Kontinent zurückreicht. Staaten wie North und South Carolina, Kentucky, Virginia und Maryland gehören zum nördlich gelegenen Teil der Südstaaten, durch die sich das bewaldete Mittelgebirge der Appalachen zieht und deren Bevölkerung überwiegend weiß ist. Chapel Hill ist in North Carolina ein kleiner Ort mit einer angesehenen Universität. Ich besuche Bill Ferris. Er ist Geschichtsprofessor an der University of North Carolina, Autor zahlreicher Publikationen über die Kultur und Musiken der Südstaaten und ein Folklorewissenschaftler. Wir treffen uns im gepflegten Holzgebäude seiner Fakultät mit einer für diese Gegend typischen Veranda. Well, the South we can think of as both the most American and the most un-American part of the nation. Einerseits ist der Süden der amerikanischste, andererseits der unamerikanischste Ort in den USA. Am amerikanischsten ist er, weil Thomas Jefferson hier die Unabhängigkeitserklärung verfasste. Es ist aber auch der Ort, an dem sich die unamerikanischste aller Institutionen durchsetzen konnte, die Sklaverei. Its literary, musical and artistic legacy is our great gift. Es ist eine Region mit einer ungemein reichen Kultur. Ihr musikalisches und künstlerisches Vermächtnis ist unser Geschenk an das 20. Jahrhundert. Der Süden ist wie der Mississippi. Du steckst deinen Fuß nie zweimal in das gleiche Wasser, denn er ändert ständig sein Gesicht. Deshalb konservierten ausgerechnet die Gefängnisse der Südstaaten die schwarze Musiktradition. Bei der Feldarbeit sangen Gefangene die sogenannten Chants und Hollers. Der Vorarbeiter sang einen Anfeuerungsvers und die übrigen Mitglieder wiederholten ihn im Chor und schwangen dazu im Rhythmus ihre Werkzeuge. Das half, ein gleichmäßiges Arbeitstempo einzuhalten. Blacks were at risk of being placed in prison for no reason other than the prisons needed people to work the fields of cotton in places like Parchman Penitentiary, which is a 28,000 acre farm. Schwarze landeten oft ohne Grund im Gefängnis, denn die Gefängnisse brauchten die Arbeitskraft der Gefangenen auf den Baumwollplantagen. In der Strafanstalt in Parchment wurden die schwarzen Gefangenen an Grundbesitzer vermietet. In einiger Hinsicht war es schlimmer als die Sklaverei, denn der Sklavenhalter war daran interessiert, dass seine Sklaven gesund blieben. Für einen gemieteten Gefangenen hatte man dagegen keinerlei Verantwortung. Wenn er starb, mietete man sich einfach den nächsten, ohne jeglichen finanziellen Verlust. For that life. Vater John und sein Sohn Alan Lomax erforschten die Folklore-Traditionen. Sie besuchten seit den frühen 30er Jahren des 20. Jahrhunderts zahlreiche Gefängnisse und Gefängnisfarmen. Ihre Tonaufnahmen, die diese afroamerikanische Musiktradition dokumentieren, sind heute von unschätzbarem Wert. Ich frage Bill Ferris, wie in den Südstaaten heutzutage der Begriff Race verwendet und wie darüber verhandelt wird. At the beginning of the 21st century, nothing had changed in the sense that race was still the central issue, and sadly may always be the central issue. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist und bleibt Race immer noch das zentrale Thema der US-amerikanischen Gesellschaft und wird es traurigerweise auch noch bleiben. Zwar ist es Schwarzen nicht mehr verboten, weiße Lokale zu betreten, doch wenn man sich die Lage in den Gefängnissen und die innerstädtische Situation anschaut, herrscht nach wie vor eine Segregationspolitik. Schwarze Familien bringen ihren Söhnen bei, äußerst achtsam zu sein, denn als männlicher Schwarzer werden sie oft zum Ziel von Polizisten und anderen Waffenträgern. Black male is very often the target of police and of others who have guns. Meine Frau und ich machen uns auf den Weg. Von der Beschaulichkeit der nördlichen Südstaaten wollen wir am Mississippi entlang bis nach New Orleans fahren. Doch vorher wollen wir noch nach Raleigh, North Carolinas Hauptstadt, eine durchschnittliche, eher unscheinbare US-amerikanische Stadt. Doch heute ist ein besonderer Tag. Es ist Moral Monday, eine schon seit Wochen andauernde Protestaktion, die auf zivilen Ungehorsam setzt. 100 Jahre haben hier die Demokraten regiert. 2012 haben die Republikaner beide Parlamentskammern erobert. Es ist ein heißer Montag im Juni. Schon aus der Ferne hören wir die Kundgebung. Rund 2000 Menschen mit Transparenten und Schildern haben sich auf der Wiese vor dem Parlamentsgebäude versammelt. Auf einer kleinen, überdachten Bühne stehen viele Jugendliche. Sie tragen blaue T-Shirts der NAACP, einer der ältesten und einflussreichsten schwarzen Bürgerrechtsorganisationen. Not one step back! Forward together! Not one step back! In ihrer Mitte ein kräftiger Mann in rotem Ornat, Reverend William Barber. Eine Gruppe von Latinos hält ein langes, gelbes Transparent. Organize the South. Organisiert den Süden. Daneben ist das Logo einer lokalen Gewerkschaftsorganisation abgebildet. Ich komme mit Dante Strobino, einem weißen Transparentträger, ins Gespräch. Every week, for 13 weeks last year, more and more and more people joined in. Not only joined in the mass protest, but joined in and put their bodies on the line. Every Monday, over 150 people were getting arrested every Seit 13 Wochen versammeln sich hier jeden Montag immer mehr Menschen und begeben sich damit in die Schusslinie. Über 150 Menschen werden pro Woche verhaftet. 940 wurden bereits wegen zivilen Ungehorsams verhaftet. Das sind mehr als bei Occupy Wall Street. More than all of Occupy Wall Street. They don't just listen to Amazing Grace. Reverend Barber zitiert unterdessen die Soul-Gruppe The Temptations und ihren Song Smiling Faces. Smiling Faces. Sometimes pretend to be your friend. Smiling faces show no traces of evil that lurks within. Smiling faces, sometimes they don't tell the truth. They tell lies, and I got the proof. The truth is in the eyes, 'cause the eyes don't lie. Die Vortragsweise von Reverend Barber erinnert mich an einen Rapper oder Slam-Poeten. In vielerlei Hinsicht konkurrierte die auf Ruf und Antwort basierende Kirchenmusik mit der Bluesmusik. Higher Ground, der moralisch überlegene, religiöse, die Gemeinschaft betonende Gospel und The Devil's Music, persönliche Miseren, sexuelle Bedürfnisse besingende und alkoholgetränkte Blues. Manche Bluesmusiker ließen sich zu einem frommen Leben bekehren, einige wurden Pastoren, andere stellten ihre musikalischen Talente der Kirche zur Verfügung. Today is the day. This coming election is the election. Because higher ground, higher ground is in reach. The heavenly North Carolina is achievable. The North Carolina, being the least unionized state, the union movement was never able as much to get a stronghold because of kind of paternalism of the bosses, the white supremacy. North Carolina ist gewerkschaftlich am schlechtesten organisiert. Zum einen wegen des weißen Paternalismus der Großunternehmer, zum anderen aber auch, weil die Gewerkschaften es nicht geschafft haben, Rassismus zu überwinden und schwarze und weiße Arbeiter zu einigen. Die Kirchen spielen hier eine wichtige Rolle bei der Mobilisierung von Bürgern, soziale Institutionen. Bundesstaaten wie North Carolina und Tennessee würden, erklärt mir Dante, zu immer attraktiveren Standorten für großindustrielle Vorhaben. Major corporations like BMW and like Thyssen investing in building factories manufacturing here in the US South because they know Großkonzerne wie BMW und Thyssen bauen jetzt Fabriken in den Südstaaten, weil sie wissen, dass die Gewerkschaften hier schwach sind und die Löhne niedrig. Die Infrastruktur schon ausgebaut ist und der Absatzmarkt vorhanden. For the lowest tax rates, for the most subsidies, that's money that could go to build levees. Und die Regierungen der Südstaaten konkurrieren miteinander um die niedrigsten Steuersätze für Investoren. Das ist Geld, das besser für den Ausbau der Dämme und Straßen oder für das Schul- und Gesundheitswesen ausgegeben werden könnte. And so that money is being put directly into these international capitalist pockets for them to so-called invest and so-called create jobs. That man just got married, haven't been a minute apart. But to receive all in my hand, in religion and my heart. Late Friday. Dollar General, Family Dollar, Dollar Tree pflastern unseren Weg. Je weiter wir uns auf unserer Reise südwärts bewegen und je ärmer die Gegend wird, desto höher ihre Dichte. Diese containerartigen Filialen gelten als die billigere Alternative zu Megamärkten wie die der Kette Walmart. Weiße Baptistenkirchen, die uns genauso oft vom Straßenrand grüßen, haben oft eine ganz ähnliche Bauweise wie diese Billigläden, lediglich erweitert um ein spitzes Türmchen. Die Landschaft der Südstaaten ist hier von verlassenen und verfallenden Kleinbauten geprägt. Familienbetriebene Tankstellen und Restaurants, allesamt Opfer der immer massiver werdenden Konzentration der Großen in den USA. Der Mississippi, die Plantagen an seinen Ufern und die Juke Joints gelten als die DNA des Blues. Das Meandern der Wassermassen mit den Veränderungen des Flussbetts und die regelmäßigen Überschwemmungen formten die typische Landschaft des Mississippi, die einfach nur Delta genannt wird. Die Plantagen waren einst Abholzungsbetriebe, die sich erst in Farmen verwandelten, als das Land gerodet war. Bestellt wurden die Baumwoll- und Weizenfelder von tausenden Sklaven. Nach Abschaffung der Sklaverei wurde die Tradition der Worksongs in den Juke Joints, die damals am Rande der Felder standen, weiterentwickelt. Für die schwarzen Plantagenarbeiter waren es Orte, um nach getaner Arbeit bei Essen und Trinken, Tanz und Glücksspiel zusammenzukommen. Wir kommen am Stadtrand von Clarksdale, Mississippi an und suchen erstmal eine Alternative zu den üblichen gesichtslosen Motelketten. Eine unbeleuchtete Schotterstraße, verlassene Bahngleise, Sternenhimmel, Insektensymphonien. Und schon sehen wir das blechbeschlagene Hauptgebäude des Shack-Up Inns. Es ist ein Motel, das aus nachgebauten Wellblechhütten, den Shacks, besteht, wie es sie zu Zeiten der Baumwollpflücker hier überall im Delta gab. Tagelöhner und Pächter haben darin in bitterer Armut gelebt. Auch Muddy Waters lebte in einer solchen Hütte, bevor er von Alan Lomax entdeckt wurde. Vom Mann an der Rezeption erfahren wir, heute Abend spielt in Red's Juke Joint Watermelon Slim. Da sollten wir unbedingt hingehen. Vor dem Eingang unterhalte ich mich mit Red, dem etwa 60-jährigen und kräftigen schwarzen Besitzer und Betreiber des Juke Joints. Er steht neben einem der hier typischen Barbecue-Öfen auf Rädern. Well, I've been doing it 41 years. This is where the blues come up here. Every well-known blues man has come from here. Old guys like Muddy Waters, all these. Ich betreibe Bluesclubs seit 41 Jahren. Von hier kommt der Blues und jeder bekannte Bluesmusiker. Muddy Waters, Howlin' Wolf, Ike Turner haben hier alle gespielt. Du hättest letzte Nacht hier sein sollen. Da hat ein 82-jähriger Bluesman echten Blues gespielt. Der jetzt gerade da spielt, das ist ein Weißer. Sie nennen es Blues, aber ich halte davon nicht viel. In den 50er und 60er Jahren haben sich die Europäer den Blues geangelt. Viele schwarze Musiker gingen nach Europa, um mit den Stones oder Led Zeppelin zu spielen. Und die haben die Musik von den Bluesmen gestohlen. Howlin' Wolf, John Lee Hooker. They were blues men that used to go overseas. Und heute kommen sie alle hierher, um zu sehen, wie es früher einmal war. Yeah, a lot of the Stones and shit like Robert Plant. All them stole these guys' music. Oh, Robert Plant like to come hang out here. Oh, he comes through all the time and stuff now. No, I'm 40 years behind time. And they want to see exactly what it was like then. Red kümmert sich gewissenhaft um das Barbecue-Fleisch, das er den Besuchern seines Juke Joints beim Rein- und Rausgehen anbietet. We got some food over here if y'all would like to eat. Oh, we've eaten, thank you. Well, I believe it. Where are you from, excuse me? Australia. Australia? Yeah, love it. The Calvinist was a quiet like the inside of a herd. The agony was so cold. Aus dem Club schallt Musik, wenn die Tür aufgeht, um wieder ein paar Konzertbesucher in die Nacht zu entlassen. Die Touristen im Club lauschen mit leuchtenden Augen dem zahnlosen weißen Bluesman, der eine Bierflasche nach der anderen leert und seine Saufgeschichten zum Besten gibt. Als wir uns für die Nacht ins Shack-Up Inn aufmachen, verabschiedet uns auf dem Weg nach draußen eine leicht angetrunkene Frau. Im ehemaligen Güterbahnhof in Clarksdale befindet sich das Delta Blues Museum. Shelley Ritter ist die Direktorin. Ist der Blues-Tourismus dieser Stadt gerade auf dem Höhepunkt? I wouldn't use that description at all. I think what you are seeing is a locals awakening to the people that are coming here. So würde ich das nicht ausdrücken. Es ist eher so, dass die Einheimischen anfangen, sich den Besuchern gegenüber zu öffnen. Wir haben ein Musikprogramm, in dem Kinder lernen können, Blues zu spielen. Sie lernen es direkt von den Musikern, wie früher Robert Johnson von Son House. Uns fällt auf, dass man keine Schulbusse mit weißen Kindern sieht, die vor den Bluesmuseen Mississippis halten, um sie auch mit diesem Teil der US-amerikanischen Geschichte vertraut zu machen. Im Museum kann man auch die Hütte sehen, in der Muddy Waters gelebt hat. Ich frage Shelley Ritter nach dem nahegelegenen Parchment State Penitentiary, dem Gefängnis, in dem der Delta-Blues-Musiker Son House inhaftiert war. Parchment was set up as a business and was actually a revenue generator for the state of Mississippi. Das Zuchthaus in Parchment wurde als ein Business gegründet. Es war eine Einnahmequelle für den Staat Mississippi. Die Ernteerträge wurden verkauft und brauchte die Stadt Parchment saisonal mehr Arbeitskräfte, wurden einfach ein paar Gesetze geändert. So konnte man auch in einem lokalen Gefängnis landen, wenn gerade Baumwollerntezeit war. The local jail for, you would go to Parchment for, because they needed, you know, it was cotton time or harvest time or something. I called them looking for a record of Sun House there, and they have not yet found it. Gefängnisse in den Südstaaten, wie das in Parchment, vermieten bis heute die Arbeitskraft inhaftierter Afroamerikaner an private Firmen weiter. Auch das Vater-Sohn-Duo John und Alan Lomax besuchte mehrmals das Parchment-Gefängnis. Die Idee der Downtown, eines lebendigen Stadtzentrums, scheint in den Kleinstädten des Südens fast völlig begraben zu sein. Das fällt im Mississippi-Delta ganz besonders auf, wo sich noch bis in die 60er Jahre Geschäfte, Werkstätten, Büros und Gastronomie ansiedelten, herrscht heute eine gespenstische Leere. Innenstädte in Clarksdale, Yazoo City oder Greenwood wirken, als hätten ihre Bewohner vor 20 Jahren hastig auf der Flucht die Tür hinter sich abgeschlossen und seien nie wieder zurückgekehrt. Durch Fensterscheiben sehe ich gedeckte Tische mit Plastikblumensträußen stehen, volle Bücherregale, Poster, die Veranstaltungen vor Jahrzehnten ankündigen, verlassene Schreibtische. Die Einkäufe werden heute im außerhalb der Stadt liegenden Supermarkt erledigt und gegessen wird bei Fastfood-Ketten an den ortsumgehenden Schnellstraßen, die sich zwischen den Motel- und Tankstellenketten einreihen. Ohne Auto ist man hier ein Niemand. Wir haben das Delta wieder verlassen und sind auf dem Campus des Tougaloo Colleges in Mississippis Bundeshauptstadt Jackson eingetroffen. 1964 initiierte der Mississippi Freedom Summer eine Kampagne zur Wählerregistrierung von Schwarzen. Die herrschende weiße Schicht verweigerte der schwarzen Bevölkerung damals ihr Wahlrecht. Bürokratische Hürden, Betrug und Gewalt waren über Jahrzehnte an der Tagesordnung und sind es gelegentlich noch heute, um die schwarze Bevölkerung von der Wählerregistrierung abzuhalten. Auch Weiße, meist aus Großstädten des Nordens, setzten sich für die Bürgerrechte der Schwarzen ein. Dieses Engagement fiel zusammen mit dem Folk Music Revival, das in den 40er Jahren seinen Anfang nahm und sich bis in die 60er Jahre fortsetzte. Der schwarze Bluesmusiker Led Belly ebenso wie die weiße Folklegende Woody Guthrie zählten zu den Hauptfiguren dieses Musikphänomens. Auf die afroamerikanischen Work- und Prison-Songs folgten nun die Freedom- und Protest-Songs. Joan Baez' Version des Gospel-Songs We Shall Overcome wurde auf allen Bürgerrechtsdemonstrationen gesungen und gleichzeitig war das Interesse an schwarzer Musik gewachsen. Beim Jubiläumsfest des Freedom Summers treffe ich Jed Oppenheim. Er gehört der Schulkommission der öffentlichen Schulen in Jackson an und ist in zahlreichen Jugendarbeitsprogrammen aktiv. You know, most of the movements to make progress in our country have come out of the South. The civil rights movement, you know, a lot of the labor movement came out of the South. You know, and obviously of abolishment of slavery. Essentially, we're on the bottom, right? If you look at how life. Die meisten sozialen Bewegungen, die in diesem Land etwas bewirkt haben, kamen aus dem Süden. Doch eigentlich sind wir am Boden, wenn es um Bildung, das Gesundheitswesen und die Müttersterblichkeit geht. We could claim to be this great industrialized nation, but if you drive through the Delta in Mississippi and you see poverty that. Wir können uns nicht einerseits als die führende Industrienation ansehen und andererseits findet man hier im Mississippi Delta eine Armut wie nirgendwo sonst. Doch es ist eine Fehleinschätzung, dass die Armut nur Schwarze betrifft. Es gibt auch viele arme Weiße hier. Was hindert dann aus seiner Sicht die armen Weißen und die armen Schwarzen daran, sich zusammenzuschließen? Die Partei der Republikaner hier ist ein Moloch. Zwar nicht ganz so schlimm wie die Tea Party, aber sie erheben Themen zu Problemen, die keine sind. Abortion, God, guns, things that Homosexualität, Transgender, Abtreibung, Gott und Schusswaffen. Alles Themen, die nichts mit Wirtschaft und Bildung zu tun haben. We're really not post-slavery, right? And we're not really post-civil rights, right? We're definitely not post-racial, which, you know, people proposed when Barack Obama got elected. Wir haben weder die Sklaverei und ganz sicher nicht den Rassismus hinter uns gelassen. Schulen werden bewusst unterfinanziert, während die Fast-Food-Industrie wächst und die Walmartisierung des Landes voranschreitet. Denn so gibt es immer einen Bedarf an ungelernten Arbeitskräften. For unskilled labor. And so if we don't fund our schools, then we have plenty of unskilled labor, right? And then we also have plenty of people to fill the prisons. Und wir haben viele Menschen, um die Gefängnisse mit noch billigeren Arbeitskräften zu füllen. Im Grunde ist das Sklavenarbeit und viele Firmen nutzen sie. Firmen wie Starbucks lassen dort die Pappmanschetten für ihre Kaffeebecher herstellen, damit wir uns nicht die Finger verbrennen. Like those are made in prisons. You have a lot of products out on the street that are made in prisons. Auch Boeing, Victoria's Secret, McDonald's und zahlreiche andere globale Unternehmen lassen Produkte teilweise in US-Gefängnissen herstellen. Die Veranstaltung in der Sporthalle des Tougaloo College, zu der etwa 2000 Besucher aus den ganzen USA angereist sind, erreicht kurz vor der Mittagspause ihren Höhepunkt. Der Slam-Poet C. Lee McInnes begeistert mit seinem Redefluss die ganze Halle. Draußen vor der Sporthalle wurden weiße Zelte aufgebaut, die Tische und Bänke überdachen. Die Gäste stehen Schlange am Buffet. Gleich daneben eine Gruppe junger schwarzer Männer, deren Kleidung mir auffällt. Einheitliche Overalls, die mit breiten, grün-weißen Querstreifen. Spontan vermute ich dahinter eine Solidaritätsaktion mit den Insassen der Südstaaten-Gefängnisse für bessere Haftbedingungen. Gentlemen, I'm from German Public Radio. I'm wondering why you're wearing the convict clothes. We convict. You convict? Yeah. You're working here? No, we just volunteered. Come out. Wir arbeiten hier ehrenamtlich. I'm just wondering if is there any kind of a hört ihr irgendeine Musik im Gefängnis? In the facilities? Are people doing music? Like oh, no, they ain't. They got a choir, but they don't. Yeah, choir. Oh. That's all. That's about it. Nein, wir haben nur einen Chor. Erlaubt ist nur, womit sie dich ausbeuten können. Well, basically, if they can't slave drive you, they don't want you. No, I'm just being real about the situation. Yeah. Pretty fucked up. Es ist wirklich abgefuckt, was ich gerade durchmache. Wir schuften uns ab, kriegen nix. Die verdienen Tausende von Dollars an uns und behandeln dich mies. Ich bin das zweite Mal drin und sie wollen nicht, dass du es da rausschaffst. Es ist wie eine Drehtür. Du willst mir keinen Job geben und dann lochst du mich ein, weil ich Drogen verkaufe, um meine Familie zu unterstützen? Die haben mir 26 Jahre für so eine kleine Menge Drogen gegeben. Because I choose to tell the truth, to support my family. So give me 26 years, man, for some small drugs. You're coming to the rally. You need to make your way over to the buses now. We are going to be leaving in 10 minutes. Anschließend soll am nahegelegenen Nissan-Werk demonstriert werden. Over there, over at the gym, in the parking lot with the die 2003 in Betrieb genommene Fabrik auf dem 4 Quadratkilometer großen Gelände beschäftigt über 6.000 Arbeiter und ist der größte private Arbeitgeber in Mississippi. Ein sintflutartiger Platzregen setzt ein, der ein wenig Abkühlung bringt. Wir rennen zu Jed Oppenheims Auto. Die Kirche diktiert hier oft das Leben. Es entbehrt ja nicht der Ironie, wenn man sieht, wie die weißen und die schwarzen Baptistenkirchen aus der gleichen Bibel predigen, aber die Dinge unterschiedlich auslegen, um das in einen Machtanspruch zu übersetzen. Du kannst dich im Süden nicht engagieren, ohne dass die Kirchen involviert sind. I don't think you could really do work in the South if you don't make sure that the churches are involved. I think it's impossible. All right, wow. We have landed. What's that wagon? What's that wagon? What's that wagon? Gewerkschaften haben in den Südstaaten seit jeher eine sehr schwache Basis. Hier im Nissan-Werk in Canton, Mississippi, haben sich die Arbeiter bei Abstimmungen bisher immer gegen gewerkschaftliche Zusammenschlüsse entschieden. Gewerkschaftsarbeit wird hier auf eine Stufe mit dem schwarzen Kampf um Bürgerrechte gestellt. Die Ruf-Antwort-Chants der Demonstranten schaffen eine elegante Brücke zwischen baptistischer Kirche und Rap-Konzert. Etwas abseits ein weißer Mann. Auf seinem Transparent steht Liberation, Labor, Love. Es fällt mir schwer zu verstehen, warum die Arbeiter sich gegen die Gewerkschaften entschieden haben. Es ist eine generationsübergreifende Ansicht, dass die Gewerkschaften schlecht seien. Seit deiner Kindheit erzählen sie dir, dass die Gewerkschaften von der Mafia beherrscht werden und dass sie unamerikanisch seien. Dabei sind sie sehr amerikanisch. It's un-American is what they're trying to say, but it's very much American. Auf unserer Reise durch die Südstaaten stellte sich mir immer wieder die Frage, welche Perspektiven die ländliche Bevölkerung hat, die abseits der modernen US-Gesellschaft über das weite Land verstreut lebt. Ich suche Rat bei Kali Akuno, einem der Hauptorganisatoren der Jackson Rising-Konferenz, die vor wenigen Monaten in Mississippi stattgefunden hatte. Viele sehen diese Bewegung zur Förderung und Bildung von lokalen Kooperativen als große Hoffnung für den Süden. The main strategy is make sure you put these in kind of rural areas. These are rural areas that are not densely populated with black communities. Die Hauptstrategie hierbei heißt, errichte solche Großfabriken in ländlichen Gebieten und achte darauf, dass diese nicht allzu dicht mit afroamerikanischen Gemeinden besiedelt sind. Denn die schwarze Bevölkerung ist viel eher bereit, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Man erinnert sich noch an ihre Tradition, als die Farmpächter sich selbst organisiert haben. Kooperativen haben eine lange Geschichte in afroamerikanischen Gemeinden hier in Mississippi. Denn vor 2-3 Generationen haben all diese Menschen in ländlichen Regionen gelebt. Und auch heute bauen viele hier im Viertel ihr Gemüse selbst an. Deshalb wollen wir Urban Farming popularisieren und Bioprodukte anbauen. Es gibt ja massenhaft leerstehende Brachflächen. But there are certain basic questions around race and economics and challenging white supremacy and challenging the most brutal aspects of capitalism. Natürlich stoßen wir immer dann an Grenzen, wenn es um gewisse Grundsatzfragen wie Race oder Ökonomie geht. Und dann kann es sein, dass all deine Bemühungen, Gemeinden aufzubauen, nach 20 Jahren durch Gentrifizierung und Verdrängung, vorangetrieben vom Finanzkapitalismus, zunichte gemacht werden. Oder die Nachfahren der Gemeinde wollen das Erbe gar nicht antreten. Either vested interest or no means of even staying in that community. That's just the nature of how, you know, capital affects geography and space here. Kurz vor unserem Abflug zurück nach Deutschland kehren wir noch einmal in den Norden der Südstaaten zurück, um in Charlottesville im Bundesstaat Virginia den Folklore-Archivar John Lohman zu treffen. Auf seine Arbeit wurde ich über das Online-Archiv Folkstreams aufmerksam. My title is a state folklorist of Virginia. The Library of Congress, where Alan Lomax came from. Ich bin der Staatsfolklorist von Virginia. Die Library of Congress, für die Alan Lomax gearbeitet hat, hat jedem Bundesstaat einen eigenen Folkloristen zugewiesen. Amerikanische Musik ist, vereinfacht gesagt, das Aufeinandertreffen von afrikanischen Rhythmen und europäischen Melodien, von Banjo auf Fiedel sozusagen. A lot of people will want, and Lomax was largely like this, you know, you want to kind of keep it frozen in time. So, this is the blue. Unsere Auffassung von Folklore und Tradition ist eine dynamische. Dagegen gibt es viele, wie auch Lomax, die sie als etwas zeitlich Abgegrenztes, Statisches ansehen. And they go around and they say, that's not real, you know? And I'm like, well, I got news for you. That's real because here it is. It's happening. It exists. We're looking at it. Wir nennen sie im Spaß die Folklore-Polizei, die durch die Gegend patrouilliert und sagt, das ist nicht echt. Und ich würde eben antworten, und ob das echt ist. Ihr seht doch, dass es existiert. There's a notion of like authenticity about these people, right? So it's like, okay, I live in the suburbs, you know, we don't have any culture, you know, but these people are like authentic. Wir unterhalten uns über das Pro und Contra des Kulturtourismus und welche Arten von Jobs entstehen, wenn die früheren Industrien wie Kohleabbau, Tabakanbau und Möbelindustrie verschwunden sind. So often the jobs that are created are not good jobs. I mean, most of them are shitty jobs, you know, and that's the same thing with casinos, right? So you walk around cleaning ashtrays, you know, is that, hey, who's really benefiting here, really? You know, I think tourism is a Ich finde, der Tourismus ist eine wenig untersuchte und unterschätzte kulturelle Stärke in der Welt. Die meisten Folkloristen und Musikwissenschaftler, die ich auf meiner Reise getroffen habe, scheinen sehr der Vergangenheit verhaftet zu sein. An den Unis konnte ich mit niemandem so richtig über Rap sprechen, ganz zu schweigen von Musikstilen wie dem New Orleans Bounce. Dabei wäre das doch vielleicht die Folklore von heute? R&B, Gospel und Hip-Hop sind heute die populärsten Musikstile unter den Afroamerikanern. Megastars und Barack Obama-Buddies wie Beyoncé Knowles, Jay-Z und Kanye West sind die Exportschlager der afroamerikanischen Musik. In den Südstaaten hingegen haben die wenig Mainstream-tauglichen Rap-Subgenres Fuß fassen können. Sie sind viel zu rough und dirty, um sich von der US-amerikanischen Unterhaltungsindustrie vereinnahmen zu lassen. Doch im Gegensatz zu den Blues-Musikern, die ihrer Förderung durch weiße Rocklegenden Respekt und Dankbarkeit zollten, interessiert sich die heutige schwarze Musikergeneration kein bisschen für die Adaptionen und Mutationen des Hip-Hop und R&B außerhalb der Vereinigten Staaten. If you are 50, 60, 70, 80-year-old performer of the blues or of Zydeco, and your kids and your grandkids and your neighbors don't want to perpetuate it, but there's a generation of 25-year-old middle-class white kids, many of whom are not even Southern, who are eager to learn, is that good or is that bad? Yeah, exactly. Yes, it's both. Der Journalist Barry Yeoman lebt in Durham, North Carolina und ist ein Musikenthusiast. Er glaubt, dass die Kulturproduzenten von heute oft moderne Nomaden sind. Global unterwegs und überall zu Hause. Viele Musikprofis zieht es zudem in die Provinz. Sie können sich die Lebenshaltungskosten der US-amerikanischen Metropolen nicht mehr leisten. Der tiefe Süden mag noch für manchen Hipster aus Brooklyn zu weit weg sein, doch immer mehr junge US-Amerikaner sagen sich, warum nicht nach New Orleans, Atlanta, Nashville, Richmond oder Durham ziehen? Barry Yeomans Partner Richard Ziegler macht sich Gedanken über die modische Identitätssuche. So this is a question too, is like as educated people become more mobile. Doch was bedeutet es in Zeiten zunehmender Mobilität, Teil einer authentischen Kultur zu sein? So what does it mean to have an authentic culture where you are? Denn die Kultur der Südstaaten, wie du sie dir vorgestellt hast, wirst du hier in Durham möglicherweise nicht antreffen. Viele dieser gebildeten und wohlhabenden US-Amerikaner sind darüber besorgt, dass sie keine eigene Authentizität besitzen. Und deshalb wollen sie unbedingt die Authentizität eines anderen erleben. So they want to go. Aber keiner heute besitzt noch eine. Ist das so schlimm? But nobody has any. Is this bad? That's why I still sing the blues. Alte Worksongs und neue Arbeitskämpfe in den Südstaaten. Ein Feature von Sebastian Meisner. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2015. Es sprachen Frank Arnold, Volker Risch, Jochen Langner und Susanne Fluri. Ton und Technik der Autor. Redaktion Karin Beindorf.